Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, du musst es nicht. Ich bin Simone. Simone. Ja, herzlich willkommen, Simone. Vielen Dank. Das ist unser Thema. Ob Lehrer religiöse Symbole tragen soll. Ah, habe ich die Frage heute dabei? Ja, die steht da drauf. Ah ja, sehr schön. Ich habe immer unterschiedliche Fragen dabei. Ja, sehr schöne Frage. Willst du deine Meinung sagen? Soll ich mit meiner Meinung anfangen? Ich würde anfangen. Ja, gerne. Weil ich bin der Meinung, dass es einfach zur Meinungsfreiheit zählt und dass jeder das tragen sollte, was zu einem zählt und dass es vielleicht auch zur Aufklärung der Kinder einfach hilft. Okay, also und einfach, also generell, grundsätzlich, ja. Egal. Ja, ich schätze, ich bin ähnlicher Meinung. Vielleicht so rum. Also, weiß nicht, ob ich irgendwelche Differenzierungen sehen würde. Nö, ich glaube nicht. Also, ich glaube auch, dass zur Aufklärung, ja, in dem Sinne Aufklärung wahrscheinlich, dass man sozusagen mitbekommt, oh, es gibt diese religiöse Strömung, es gibt genau. So. Ja, ich bin ähnlicher Meinung. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es sowieso, ich glaube, das Verbieten oder so führt auch zu einer komischen Dynamik, weil man kennt die Lehrer dann überhaupt nicht oder man kriegt eh irgendwie mit, so, eigentlich hat die Person die oder die religiöse Überzeugung. Dann ist es seltsam, wenn halt vor der Schule irgendwie immer was abgelegt wird, was eigentlich getragen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es verboten wird, dass sich die Kinder sich vielleicht auch auf sich selbst übertragen und dass es auch eventuell eine Einschränkung der religiösen Freiheit einfach ist im Leben. Wenn die Kinder lernen, zum Beispiel jetzt Judentum, wenn ein Lehrer einen Judenstern trägt, dann ist ein Zeichen, dass er darauf stolz ist und dass es auch okay ist. Und dann lernen vielleicht die Kinder auch, dass etwas ganz Normales ist und dass man damit klarkommen sollte, auch im Leben, dass man darauf stolz sein kann. Dass Leute religiöse Symbole tragen. Genau. Alle möglichen Art. Hm. Was ist... Na gut, also offensichtlich, die Grenzen sind wahrscheinlich dann religiöse Vereinigungen, die irgendwie in Deutschland... Ja, sicher. Oder sowas, ne? Das ist ja... Steht sich am meisten von selber. Aber von abgesehen gibt es sozusagen keine Grenzen oder irgendwas. Vorhin denke ich da gerade irgendwelche Sekten. Oder was weiß ich. Oder alles zugelassen. Ja, wahrscheinlich einfach die anerkannten Weltreligionen in die Richtung. Kleinere Religion auch, aber halt alles, was anerkannt ist. Ja, also. Damit keine Sekten da irgendwie verbreitet werden. Ich weiß gar nicht, hier ist der rechtliche Status von Scientology oder sowas. Sind die verboten? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Oder so Zeugen Jehovas. Wäre dann alles legitim quasi? Ja, oder? Das könnte dann halt eine wirkliche Grenze sein. Ah, okay. Dass man da differenzieren muss zwischen Sekte und Religion. Ah, okay. Das heißt, irgendwo würde man Grenzen ziehen. Ja. Was wäre, also mein Impuls wäre gewesen, wenn man es zulässt, könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach wird, da eine Grenze zu ziehen. Ja. Hast du eine Idee, was sozusagen eine Grundlage so einer Grenzziehung sein könnte? Oder also einerseits, was ist das Kriterium, aber andererseits auch vielleicht, was ist der Grund, warum man da trotzdem eine Grenze zieht? Ich glaube, wenn man es sich ganz einfach machen will, dann sollte man einfach nur die Weltreligion anerkennen. Okay. Weil das sind die fünf großen und die kleinen Religionen können sich zwar diskriminiert fühlen, aber es ist dennoch etwas gemacht. Es ist jetzt nicht komplett schlecht. Okay, also es ist immer noch sozusagen besser als alle religiösen. Okay, ja. Aber andererseits ist es halt auch so, dass auch kleine Religionen anerkannt werden sollten. Aber da muss man halt wirklich gut differenzieren, wo ist eine Grenze. Meiner Meinung nach hat Religion da die Grenze, wo sie eine Person einschränkt. Weil sobald mich Religion einschränkt und mir nicht weiterhilft und mich mehr schlecht fühlen lässt, dann finde ich das eher kritisch, als dass es mir hilft. Weil Religion ja eigentlich was echt Schönes ist. Deswegen finde ich auch aktuell nicht schön, wie in Social Media Religion so verteufelt wird von sehr extremen Menschen. Und ich glaube, dass es auch dagegen helfen könnte, dass Lehrer es einfach tragen, vielleicht auch nicht viel dazu sagen, sondern einfach ausleben können, weil es Teil ihrer Persönlichkeit ist. Okay. Ja, das vermutlich. Ja, ich hätte wahrscheinlich eher den Impuls, wenn wir es erlauben, müssen wir es fast allen erlauben. Also offensichtlich die Grenze Rechtsbrechung. Ne? Ja. Also natürlich gesetzlich verbotene Vereinigungen. Ich meine, die Symbol darfst du nicht mal außerhalb der Schule tragen. Ja. Natürlich darfst du dann auch nicht. Aber ich würde sagen, bei fast allen anderen, oder bei allen anderen, würde ich vermuten, dass wir es dann durchdenken sollten. Ja. Naja, also aus verschiedenen Gründen. Einerseits praktische Gründe. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, da eine Grenze zu ziehen. Also einerseits, du hast gesagt, da, wo die Religion Menschen einschränkt. Aber natürlich kann auch, keine Ahnung, in deinem erzkonservativen Haushalt kann auch die christliche Religion einen Menschen einschränken. Ja. Also, das heißt, die Größe einer Religion ist nicht unbedingt für mich ein verlässliches Zeichen dafür, wie einschränkend eine Religion ja. ist. Gleichzeitig natürlich, bloß weil eine Religion klein ist, heißt es nicht, dass sie einschränkend ist, sondern das Problem ist wahrscheinlich eher so etwas wie Brainwashing innerhalb von Sekten und sonst genau. in die Richtung. Wenn man da ein verlässliches Kriterium finden kann, also würde ich mir halt nicht sagen, was einschränkend ist, sondern, keine Ahnung, wenn es irgendwie die Gefahr gibt, wobei, wenn zum Beispiel eine religiöse Strömung dafür bekannt ist, dass sie sagen, so aktiv versucht, Mitglieder zu rekrutieren und die irgendwie in so eine komische Abhängigkeitsrelation zieht, sehe ich das. Mhm. Dann wäre aber auch interessant, ob dann das religiöse Symbol tragen da schon eine Grenzüberschreitung ist, sozusagen. Ja, ich denke, die Grenzüberschreitung ist eventuell dann, also man kann ja Symbol tragen, man kann ja auch, weil es ein Schüler fragt, was es ist, kann man ja auch einfach antworten, was es ist. Aber sobald es dann eventuell zu so einer Art Rekrutierung führt, sollte man da besser aufhören, weil es sind immer noch Lehrer. Und also ich denke vielleicht so einfach, dass die Lehrer da auch eine Grenze für sich selbst sehen. Einfach so, dass das Symbol tragen okay ist und auch das Äußern, welche Religion es okay ist, weil der Teil davon ist. Aber dass man nicht drüber hinausgehen sollte. Aber das wäre dann vermutlich auch eine generelle Regel. Ja. Also egal für wen. Wahrscheinlich. Ja. Also religiöse Symbole tragen heißt halt nicht, die religiösen Überzeugungen im Unterricht weitergeben im Sinne von verbreiten, sondern eher so, man darf halt zeigen, aber nicht mehr. Genau. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Aber dann, intuitiv sehe ich halt schon einen Unterschied zwischen Sekten und gewissen Religionen. Aber wenn man diese Grenze wirklich durchsetzt, wäre ich mir unsicher, ob man dann sozusagen diese Sekten-Symbole immer noch ausschließen muss. Also ich bin mir wirklich unsicher. Einerseits kann ich es nachvollziehen, weil ich glaube, wir können halt, ich meine, Kinder sind schon prägbarer im Zweifel und Lehrer haben im Zweifel mehr Einfluss, das Machtverhältnis im Spiel und so weiter. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Das heißt, ich sehe, wenn man da extra vorsichtig sein möchte und selbst Symbole von Sekten, die eigentlich erlaubt sind, in der Schule trotzdem noch verbietet. Ja. Und gleichzeitig ist halt das Problem, dass man wahrscheinlich im Zweifel kleine Religionen, die eigentlich keine Sektenstruktur haben, diskriminieren könnte. Keine Ahnung, welche Naturglauben aus Afrika oder was weiß ich. Und dann sagt die, okay, ist leider keine Weltreligion. Ja, ist nicht genauso. Also wahrscheinlich, das zu verbieten, ist einfach, das sollte man nicht machen, weil meiner Meinung nach ist es irgendwie einschränkend der Meinungsfreiheit. Aber ob man es jetzt wirklich komplett erlauben sollte, ist halt die Frage nach den Grenzen. Ja, genau. Ja, genau. Also meine Hoffnung, ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, verlässliche Grenzen zu ziehen, wäre ich vermutlich dafür, dann alles zuzulassen. Ja. Und dann halt genau darauf zu achten, dass keinerlei Rekrutierung oder so stattfindet. Und wenn man keine verlässlichen Grenzen findet, dann wäre ich vermutlich, wäre ich überlegt, ob ich halt dann bei dir wäre, dass man trotzdem die Weltreligion zumindest zulassen sollte. Nee, ich glaube, in dem Fall würde ich dann eher sagen, lieber fair bleiben. Weil ich glaube, kleine Religionen diskriminieren ist dann halt auch wieder, keine Ahnung, also so ist es irgendwie, meinetwegen vielleicht eine Einschränkung der Religionsfreiheit, aber also verfassungsrechtlich anscheinend nicht, sonst wäre es ja nicht legal anscheinend, das wäre mittlerweile gekippt. Also es ist in irgendeinem Sinne eine Einschränkung, aber es ist immerhin dann eine mehr oder weniger gleichberechtigte Einschränkung. Ja. Und ansonsten führt es irgendwie zu einer komischen Überbetonung für mich, für halt große Religionen. Das stimmt, das könnte komisch kommen. Ja, aber ich glaube, hast du noch Punkte, andere Aspekte, die wir nicht besprochen haben? Ich wirklich höchstens vielleicht, dass viele kleine Religionen ja gar nicht so stark vertreten sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wirklich ein Lehrer zu so einer kleinen Religion angehört, weiß ich jetzt nicht. Da könnte man ja sonst eventuell auch so einen Sonderfall regeln, dass so die großen Religionen zugelassen sind und falls man einer kleineren Religion angehört, dass dann vielleicht ein Kultusministerium das absegnet und dass der Lehrer oder die Lehrperson dann auch das tragen darf. Wobei ja auch, ich frage mich gerade, ob das auch ein Argument für die Gegenseite sein könnte, dass man halt sagt, na, es gibt eh so wenig kleine Religionen, dann nehmen wir sie es einfach in Kauf. Aber na, natürlich hat man dann den Vorteil, dass man sozusagen Sekten aus Spiel raushält. Genau. Kaufen. Ja, ich sehe die Gründe dafür auf jeden Fall. Es ist eine komplizierte Frage, wen zu überraschen. Aber ja, sehr schön. Haben wir noch irgendwas am Thema noch nicht besprochen? Was wir besprechen? Ja, dann vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Hat Spaß gebracht, darüber nachzudenken. Ja, Das heißt, ja, ich würde wahrscheinlich dazu tendieren, wenn dann alle zulassen. Ja. Aber ich sehe die Problematik mit Sekten. Du würdest dazu tendieren, wenn man keine klare Grenze ziehen kann, nur die große Religion zulassen und Sonderregelungen für die kleinen. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.